1b. Hören Sie und schreiben Sie die Fragen. Erstens. Wo liegt die Wohnung? Die Wohnung liegt am Stadtrand. Zweitens. Wie viel kostet die Wohnung? Die Wohnung kostet 580 Euro plus Nebenkosten. Drittens. Wie hoch sind die Heizkosten? Die Heizkosten hängen vom Verbrauch ab. Viertens. Wie viele Quadratmeter hat die Wohnung? Die Wohnung hat 38 Quadratmeter. Fünftens. Gibt es in der Nähe eine Bushaltestelle? Ja, die Bushaltestelle ist etwa 5 Minuten entfernt. Sechstens. Hat die Wohnung einen Balkon? Ja, die Wohnung hat einen Balkon. Siebtens. Wann ist der Besichtigungstermin? Der Besichtigungstermin ist morgen um 10 Uhr vormittags. Achtens. Darf ich ein Haustier halten? Nein, ein Haustier ist nicht erlaubt. Jetzt sind Sie dran. Hören Sie noch einmal und sprechen Sie die Fragen nach.